Einen Tag vor dem entscheidenden Votum trat jetzt Garrett Johnson von seinem Posten zurück. Und Johnson ist nicht irgendjemand, denn eigentlich soll er der Regierung die notwendigen parlamentarischen Mehrheiten beschaffen. Doch Johnson begründete seinen Rücktritt mit Zweifeln an der umstrittenen Backstop-Regelung, jene Garantie, die am Ende verhindern soll, dass es wieder zu Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland kommen könnte. Kritiker der Regelung befürchten dagegen eine dauerhaft enge Anbindung Großbritanniens an die EU trotz Brexit. May selbst wagte sich heute in die Höhle des Löwen, in die Clanstadt Stoke-on-Trent, deren Bewohner sich beim Brexit-Votum zu 70% für den Austritt Großbritanniens aus der EU ausgesprochen hatten. In einer Rede vor Arbeitern betonte die Premierministerin dabei die Bedeutung der heutigen Zusagen aus Brüssel für den Backstop, wohl wissend, dass sich viele mehr erhofft hatten. Ich verstehe natürlich, dass die neuen rechtlichen und politischen Zusagen in dem Brief von Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nicht so weit gehen, wie das manche Abgeordnete fordern. Aber die Abgeordneten haben jetzt die Gewissheit, das ist das bestmöglichste Abkommen und es ist ihre Zustimmung wert. Eine Behauptung, die die Brexit-Hardliner umgehend zurückwiesen, zumal viele den rechtlichen Wert des Briefes in Frage stellen. So erklärte etwa Nigel Dodds, stellvertretender Vorsitzender der nordirischen DUP, auf deren Stimmen die Tories wiederum im Parlament angewiesen sind, das Schreiben enthalte nichts Neues. Auch die DUP lehnt den Brexit-Deal ab. Dennoch versuchte May, den politischen Druck auf die Kritiker im eigenen Lager noch einmal zu erhöhen. Eine Abstimmungsniederlage morgen könnte für die Brexit-Befürworter, so ihre Warnung, fatale Konsequenzen haben. Ein No-Deal bleibt ein großes Risiko, aber nach den Ereignissen im Parlament in den letzten 7 Tagen habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Gefahr deutlich gestiegen ist, dass es am Ende überhaupt keinen Brexit geben wird. Eine Horrorvorstellung natürlich für die Abgeordneten, die endlich raus wollen aus der EU, notfalls auch ohne jedes Abkommen. Doch längst gibt es Spekulationen darüber, dass sich das Parlament im Falle einer Abstimmungsniederlage für May über die Regierung hinwegsetzen und für ein zweites Referendum oder gar neue Verhandlungen mit der EU aussprechen könnte. Auch wenn sich dafür derzeit noch keine Mehrheit abzeichnet. Doch bei manchen verfängt die Drohung am Ende ganz ohne Brexit dazustehen. Der konservative Edward Lee, überzeugter Euroskeptiker. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Wahl mehr zwischen dem sicherlich völlig unzureichenden Deal von Frau May und einem No-Deal. Die Brexit-Gegner haben das Parlament übernommen und die Wahl lautet jetzt das Abkommen von Frau May oder ein viel schlechteres Abkommen. Lee will deshalb morgen entgegen seiner eigenen Überzeugung für das Abkommen stimmen. Doch fast alle Beobachter in London gehen weiter von einer klaren Abstimmungsniederlage aus. Was dann passiert, ist völlig offen, dürfte aber vor allem davon abhängen, wie viele konservative Abgeordnete sich gegen die eigene Premierministerin stellen.